Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und natürlich ein herzliches Hallo an unseren heutigen Gast, Herrn Ruh. Guten Abend. Danke für die Chance, die Sie mir geben. Ich freue mich auf die Fragen. Die werden bestimmt nicht einfach. Oh ja. Und sagen Sie mal, Herr Ruh, wie fühlen Sie sich vor großen Aufgaben, Prüfungen oder sagen wir mal im Finale einer großen Quiz-Sendung? Haha, also das ist nicht nichts. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob ich alle Fragen richtig beantworten kann. Druck mache ich mir aber keinen. Das ist doch gut. Dann starten wir direkt mit der ersten Aufgabe. Ergänzen Sie. Wer eine Prüfung nicht hinbekommt, fällt ab, auf oder durch? Das gibt es irgendwie alles. Also abfallen kann zum Beispiel etwas, das vorher noch stabil an einer Sache dran war. Das passt hier aber nicht. Und eine Sache, die mir auffällt, ist ja etwas, das ich plötzlich merke. Ich sage, dass C die richtige Antwort ist. Nicht bestanden heißt durchgefallen. Man sagt, wer eine Prüfung nicht besteht, fällt durch. Ganz genau. Und Sie haben den ersten Test auf jeden Fall bestanden. Das war ein sicherer Start. Weiter zur zweiten Frage. Was kann man nicht tun? A. Mit Ängsten umgehen? B. Ängste abfallen? Oder C. Ängste überwinden? Das ist interessant, denn Psychologie und Ängste interessieren mich sehr. Natürlich können Ängste auch von einem abfallen. Das ist aber ein Sprachbild und da sage ich, das fällt von mir ab. Ich selbst kann sie nicht abfallen. Das ist also die Option, die nicht funktioniert. Aha! Und A und C, die gibt es also? Ja, Antwort A und C sind beides Dinge, die man sehr wohl tun kann. Man kann mit Ängsten umgehen oder sie überwinden. Beides ist eigentlich sehr konstruktiv. Und vor allem bei C hat man das Problem ja schon so gut wie gelöst. Exzellent. Auch diese Frage haben Sie fehlerfrei beantwortet. Nun kommen wir zur letzten Frage. Frage 3. Das Gefühl, ein Teil einer Gruppe zu sein, ist A. die Zugehörigkeit, B. der Druck oder ist es C. die Bedrohung? Das ist eine schöne Frage, denn wenn ich Teil von einer Gruppe bin, fühle ich mich gut. Ich bin hier also auf der Suche nach einem positiven Gefühl. Ah, interessant. Wie sieht es denn mit B aus? Kann Druck nicht auch positiv sein? Als kleine Motivation vielleicht, aber trotzdem hat das meistens eine negative Konnotation. Genauso wie Antwort C, die Bedrohung. Das ist ja etwas Unangenehmes, das vielleicht passieren kann. Zum Beispiel, dass Sie Frage 3 falsch beantworten und dann ohne Gewinn nach Hause gehen. Genau. Ich habe aber keine Angst. Denn ich bin ziemlich sicher, A, die Zugehörigkeit, das ist dieses schöne Gefühl. Und was Sie gleich fühlen werden, ist bestimmt genauso ein schönes Gefühl. Triumph! Denn Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ruh. Vielen Dank. Das hat mich wirklich nicht aus der Ruhe gebracht. Nein, eigentlich hat es sogar Spaß gemacht. Umso besser. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.